»Seien Sie ruhig«, fuhr Pohl sie an, mit einer Heftigkeit, die dem gutmütigen alten Mann sonst ganz fremd war und die nur ein Zeugnis seiner eigenen inneren Erregung war. Auf allen Gesichtern war derselbe Ausdruck unnennbarer Furcht zu lesen, den der Advokat bei Pohl bemerkt hatte. Dieser nahm jetzt ein Licht und bat Herrn Utterson, ihm zu folgen. »Gehen Sie recht leise«, sagte er. »Sie sollen hören, aber Sie sollen nicht gehört werden. Und noch eins, sollte er Sie bitten, hereinzukommen, tun Sie's nicht, ich beschwöre Sie.« Auf dies Gesuch war Utterson nicht gefasst. Es machte ihn ganz verwirrt. Doch sammelte er sich und folgte Pohl über den Hof in das Sezierzimmer, das noch immer in demselben Zustande der Unordnung war wie bei seinem letzten Besuch. Pohl nahm seine ganze Willenskraft, seinen ganzen Mut zusammen, stieg die mächtigen Stufen hinauf und klopfte an die Tür des Arbeitszimmers. »Herr Utterson ist hier und wünscht, den Herrn Doktor zu sehen«, rief er laut. Zu gleicher Zeit machte er Utterson ein Zeichen, aufmerksam zu horchen. »Sagen Sie ihm, es sei unmöglich«, erwiderte eine klagende, schwache Stimme von innen. »Ich bedauere sehr. Ich kann niemanden sehen.« »Sehr wohl, Herr Doktor«, sagte Pohl mit lauter Stimme, mit einem gewissen Ausdruck des Triumphs. Dann nahm er das Licht und führte den Advokaten zurück in das Vorderhaus. »Herr Utterson, ich frage Sie, war das meines Herrn Stimme?« »Sie klingt sehr verändert«, sagte der Advokat, der totenbleich geworden war. »Verändert?« rief Pohl. »Ich bin 20 Jahre in diesem Hause und sollte meines Herrn Stimme nicht kennen? Nein, mein Herr ist ermordet. Verschwunden seit einer Woche, seit damals, als ich ihn habe schreien und Gott anrufen hören. Aber wer jetzt in seinem Zimmer ist, das weiß niemand. Und dass er auch ruhig da drinnen bleibt, das schreit gen Himmel, Herr Utterson.« »Es ist eine seltsame Geschichte, Pohl, eine sehr seltsame Geschichte«, sagte Utterson. »Aber wirklich angenommen, dass Dr. Jekyll ermordet ist, so ist es doch nicht wahrscheinlich, dass der Mörder noch dort im Zimmer bleibt. Nein, nein, Pohl, diese Annahme hält nicht stand.« »Herr Utterson«, sagte Pohl, »Sie sind schwer zu überzeugen, und doch wird es mir gelingen. Während der ganzen letzten Woche hat er, oder es, in jenem Zimmer nach einem besonderen Medikament verlangt und hat es nicht bekommen können. Der Doktor pflegte mitunter seine Befehle auf kleine Zettel zu schreiben, die ich auf der Treppe fand. So ist es auch diese ganze Woche gegangen, nichts als Zettel und eine verschlossene Tür. Sogar die Mahlzeiten, die ich vor die Tür stellte, hat er heimlich hineingeschmuggelt, wenn niemand zugegen war. Jeden Tag, mitunter zwei- und dreimal, sind solche Befehle und Klagen gekommen. Ich bin bei allen Apotheken und Chemikalienhändlern der Stadt herumgelaufen. Und jedes Mal, wenn ich das Verlangte brachte, erhielt ich wieder einen neuen Zettel. Ich sollte das Paket zurücknehmen, die Ware sei verfälscht, untauglich. Und dann folgte eine neue Bestellung an eine andere Firma. Was es auch sein mag, Leben und Tod scheinen von der Echtheit dieses Präparats abzuhängen.« »Haben Sie vielleicht noch einen von jenen Zetteln?« fragte Herr Utterson. Pohl suchte in seinen Taschen und zog ein zerknittertes Stück Papier hervor, welches der Advokat mit großer Aufmerksamkeit durchlas. Dr. Jekyll schrieb an den Besitzer einer großen Chemikalienhandlung, dass das eben gesandte Medikament verfälscht und ganz unbrauchbar sei. Er habe letzten Jahres eine größere Quantität desselben von ihm gekauft, und er ersuche ihn so dringend wie möglich, auf das Allergenaueste nachsehen zu lassen, ob nicht noch etwas davon vorhanden sei. Gleich viel, was es koste. Es müsse beschafft werden. Es wäre von unbeschreiblicher Wichtigkeit für Dr. Jekyll.« Bis dahin war der Brief in ruhigem Geschäftston geschrieben. Dann aber schien es, als ob der Schreiber nicht länger seiner Bewegung hergeblieben. Mit einem entstellten Gekritzel geschrieben folgten die Worte: Im Namen Gottes verschaffen Sie mir noch etwas von der alten Sorte.